Kapitel 14. Wir alle tragen Verantwortung. Es ist mitten in der Nacht am Ufer von Ponta da Castagna am Tete, einem Nebenfluss des Amazonas. Meine Reise durch Brasilien, mit der dieses Hörbuch begonnen hat, geht zu Ende. Ich liege in meiner Hängematte, in mir die Unruhe durch Hitze, Moskitos und die anstrengenden Wanderungen des Tages. Ich fühle mich unglaublich klein. Unmittelbar vor der Tür der Holzhütte, in der ich, Viktor und unsere Kollegen schlafen, beginnt eine Umwelt, die es in dieser oder jener Form auf unserem Planeten schon seit mindestens 300 Millionen Jahren gibt. Die mikroklimatischen Bedingungen, die Artenvielfalt und der Aufbau dieses neotropischen Waldes, der sich draußen in der nächtlichen Brise wiegt, reichen 60 Millionen Jahre weit zurück. Damit sind sie älter als die Anden, das bedeutendste Gebirge des südamerikanischen Kontinents. Sie zeigen, wie widerstandsfähig diese bemerkenswerte Umwelt in erdgeschichtlichen Zeiträumen ist und wie sie sich auch wandeln kann. Durch die Löcher, die in unserem Häuschen die Fenster ersetzen, hört man das unablässige Rascheln von Insekten, das Flattern der Fledermäuse und in der Morgendämmerung das Krächzen der Vögel. Nie zuvor habe ich so viele wilde Tiere so nahe gehört. Aber der Lärm zeugt ganz buchstäblich davon, welche Rolle tropische Wälder für die Evolution der Tiere auf der Erde gespielt haben. Von den ersten Reptilienvorfahren des Krokodils, das unser Bootsführer am Abend zuvor in der Nähe unseres Bootes gesehen hat, bis zu den Dinosauriervorfahren der Vögel. Von den Gleitfliegern der Jurazeit bis zu den Homininen, Vorfahren meiner selbst und meiner Begleiter, die hier drinnen schlafen. Nie zuvor hatte ich größere Ehrfurcht vor tropischen Wäldern und ihrem Beitrag zur Geschichte des Lebens auf der Erde. Diese Umgebungen wurden häufig als gefährliche, exotische, ursprüngliche Orte dargestellt, an denen die vorindustriellen Tätigkeiten der Menschen stattfanden. Aber wenn ich die Augen schließe, fühle ich mich unglaublich verbunden mit diesem Ort. Mir fällt wieder ein, welche Keramikgegenstände wir am Tag zuvor auf dem charakteristischen dunklen Boden des Amazonaswaldes gefunden haben. Sie zeugen auf handfeste Weise von der langen Geschichte der Menschen im Amazonasbecken, die sich bis in die Zeit vor 13.000 bis 12.000 Jahren zurückerstreckt. Im Geist verfolge ich meine Schritte zurück durch die Gruppen von Palmen und Paranussbäumen, zwischen die wandernden, brandgerodeten Feldern mit Maniok und Mais auf der anderen Seite des Dorfes, die unser Gastgeber Juscelino uns am Tag zuvor gezeigt hat. Vegetation und Struktur des Waldes im Umfeld vieler solcher Dörfer entlang des Amazonas und seiner Nebenflüsse bilden ein lebendes Archiv der Landbewirtschaftung, die in diesem Umfeld Jahrtausende zurückreicht. Aber schließlich war es Zeit zur Abreise. Ich nahm meinen Sitz in der Maschine einer in Westeuropa ansässigen Fluggesellschaft ein und dachte darüber nach, wie große Entfernungen und die Annehmlichkeiten zu Hause bewirken, dass wir Europäer uns fühlen, als seien uns die tropischen Wälder fern. Aber ich musste auch daran denken, wie kolonialistische und kapitalistische Prozesse, die sich nach Ankunft der Europäer im Amazonasbecken während der letzten 500 Jahre abgespielt haben, um mich herum nur allzu gut sichtbar waren. Wie hat sich das Wachstum der von Viktor und mir untersuchten Paranüsse verändert, als Krankheiten, Kriege, Mord und fortgesetzte Ausgrenzung die indigenen Bewohner zwangen, Teile des Waldes zu verlassen?